Muggel leckt, oh, Muggel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Könnt ihr eigentlich pfeifen? So? Wenn man es einmal kann, dann ist das ganz einfach. Aber ganz ohne Übung geht's auch nicht. Und manche lernen es nie. Und dazu, so fürchte ich, gehört der kleine Kobold Pumuckl. Es ist ihm auch bis jetzt nicht so sehr abgegangen. Aber neulich, da war der Schreinermeister Eder in sehr guter Laune, weil er vorhatte, wieder einmal zu seinem Stammtisch in die goldene Quelle zu gehen. Und da hat er nach Feierabend vor sich hingepfiffen. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Mach nochmal, mach nochmal. Ui, ui, das klingt schön. Wie ich pfeif? Ja, wie machst du das mit dem Pfiff? Ganz einfach, Mundspitz machen und durchblasen, so. Ja, jetzt ich. Das geht bei mir nicht. Ja, das musst du halt üben. Zuerst nur einen Ton. Ja, jetzt ich. Na, Mund nur viel spitziger. Doch, das geht schon. Mit einem Bleistiftspitzer. Ich weiß nur, wie ich als Bub das geübt habe, stundenlang. Na, so. Nein, das kann ich nicht. Nein, weißt du, mein Mund ist ja kein Blasemund. Ja. Das ist ja mehr ein Sprechemund. Ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Im Gegenteil, ich bin ganz froh, wenn du das nicht lernst. Oh. Du wirst am Ende den ganzen Tag pfeifen. Ja, aber das wäre doch schön. Ich stell dir mal vor, wenn den ganzen Tag könnte ich Musik pfeifen. Weil nämlich die Kobolde, weißt du, die lieben Musik. Also schon meine Urahnen, also die Klabauter, die haben bestimmt nicht gepfiffen. Ja, aber sie waren bestimmt lieber auf Schiffen, wo gepfiffen wurde, als auf Schiffen, wo nicht gepfiffen wurde. Ja, ich kann da ja ab und zu was vorpfeifen. Als sie auf das den Schiffen pfiffen. Ja, ich pfeife da mal was vor, das klang auch, gell? Ja, aber ich will doch selber Musik machen. Ja, dann drehst du das Radio an oder lass das Spieluhr laufen. Für was hast denn die eigentlich? Ja, aber die Spieluhr, das ist doch nicht mit dem eigenen Mund. Ja, dann singst. Das ist auch mit dem Mund Musik gemacht, singen, oder? Singen. Singen ist ganz langweilig. Ja, also du, was willst. Ich muss jetzt gehen. Ich habe zugesagt, dass ich um 8 Uhr dort bin. Und ich bin um 8 Uhr traurig. Jawohl. Ja, ein bisschen was ist auch. Also dann, Pumuckl, viel Spaß beim Traurigsein, gell? Halt, geh noch nicht. Mir fällt gerade noch was ein. Etwas, was mich wieder lustig macht. So, was denn? Ja, also, weißt du, die Inge von dem Vorderhaus. Vom Vorderhaus, die, ja. Weil die nämlich, hoho, die kann nämlich auch nicht pfeifen, glaube ich. Na, siehst du, das ist doch ein Trost, ne? Du, die hat was aus einem Sprechemund trotzdem einen Blasemund macht. Das verstehe ich nicht. Das ist ganz einfach. Also sie tut vor ihren Mund eine Sache und das sieht fast auch wieder so aus wie ein Mund mit Zähnen. Die Sache. Und dann bläst sie in die Sache rein. Die Sache, und aus der Sache kommen dann wieder Töne raus. Mhm. Also eine Sachentönmaschine vielleicht. Ja. Neulich war sie mit dieser Sache im Hof. Ja, die Sache, das ist ein Mundharmonika, weißt du? Nein, nicht der Mund von der Monika, sondern von der Inge. Harmonika, so heißt das Instrument. Ja, dann kauf mir doch eine. Dann kauf mir doch eine Monika. Harr. Also eine haarige Monika. Bitte, dann bin ich auch ganz brav heute. Also wirklich ganz brav. Heute, morgen und immer wieder bin ich brav. Ich bin doch nicht narrisch. Warum nicht? weil ein Kobold an sich schon eine Sache genug ist. Ein Kobold mit der Mundharmonika, ja, das ist der totale Ruin meiner Nerven. Oh, bitte, bitte! Na, bitte, na, schlag bitte, dir das aus dem Kopf. Bitte ein. Ich muss jetzt gehen, setz dich in deine Schaukel und übst Pfeifen. Vielleicht bringst du doch noch einen Ton fertig. Aber also, ich kann's mir nicht, die Harmonika. Jetzt ist er weggegangen. Ich bringe keinen Ton fertig. Also keine Spur von einem Ton. Da nutzt Üben auch nichts. Nein, das Üben hat nichts genützt. Und der Pumuckl war deshalb an diesem Abend auch in keiner besonders rosigen Laune. Dabei hätte er viel Grund zur guten Laune gehabt, wenn er hätte zuhören können, worüber der Meister Eder mit seinen Freunden gesprochen hat. In diesem Gespräch kam ganz nebenbei das Wort Mundharmonika vor. So nebenbei, dass der Meister Eder es überhörte. Zu seinem Nachteil. Und zum Vorteil des Pumuckl, wie sich später herausstellen sollte. Der war wirklich gut. Du, Eder, sag einmal, hast dich du jetzt nicht auch vor ungefähr 30 Jahren selbstständig gemacht? Lass mich doch rechnen. Hm? Ja. Ja, sogar vor ganz genau 30 Jahren. Gell? Ja, ich nämlich auch. Ja, du auch. Was, alle zwei habt ihr sozusagen das 30-jährige Geschäftsjubiläum. Ja, natürlich. Ja, ja. Das müssen wir ja feiern. Ja, ja, ja, Prost. Prost. Prost. Das mit dem richtigen bayerischen Abend. Ja, wie stellt ihr euch denn das vor? Ja, wie wir das öfters früher gemacht haben, wie noch unser Handwerkerverein existiert hat. Mit Musik und mit einer richtigen Hetze. Ja, die hat's ja bei. Ich wär, weil ich mit 30 Jahren lang abgerackert hab, für euch ein Musiker beim Bestellen. Gell, ich brauchst du nicht, du. Da nehm ich halt meine Mundharmonika mit, wenn's mehr am Musik nicht leid. Mhm. Und der Michel, der kann seine Gitarre mitbringen. Ja, nicht? Schon, aber wo machen wir's denn? Ja, wo? Ja. Ich tät euch ja schon zu mir einladen, aber wisst ihr, meine Frau, die ist gar nicht gut beieinander. Ja, wenn ihr dann auch noch mit sowas kommt. Wisst ihr was? Dann machen wir's beim Eder. Der ist jung gewesen und dem kann keiner dreinreden. Ja, freilich, Eder, bei dir geht's doch. Ja, freilich, das machen wir. Ja, ich hab nichts dagegen, aber... Du musst die Kosten nicht allein tragen. Du stiefst ein paar Flaschen Bier und der Schmidt Wurst und den Käse. Mach ich natürlich. Ja? Und alle sonstigen Getränke, die bringen wir mit. Ja, freilich. Ja, schon, aber ich und aufräumen helfen wir da auch. Da bin ich einverstanden, ne? Was meinst du, Eder? Ja. Nichts dagegen. Ja, okay, warte, du kannst doch nicht behaupten, dass dir einer dreinredet. Na, niemand außer einem Kobold. Ja, aber an den glauben wir bekanntlich nicht. Das weißt ja, ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob er uns nicht trotzdem stört. Der stört uns kein bisschen nicht. Ja. Wisst ihr, wenn wir nur einladen dazu? Ein bisschen, Schorsch, der spielt doch Gitarre und überhaupt ist das ein rechtes Vieh. Ja, richtig? Jawohl, den haben wir rein, das ist recht. Bei dir hinten können wir ja ein bisschen ein Radar machen, gell? Ja, ich geh über dir und unter dir wohnt doch keiner. Ja. Da kann sich auch keiner beschweren. Ja, das ist prima. Also, dass wir das nicht schon früher mal gemacht haben. Also, Eder, dann ist ausgemacht. Ja, von mir aus. Und ich weiß auch jemand, der einen hervorragenden Leberkäse macht. Ja, und wann steigt's denn dann? Die Herren waren aufgeregt wie Schulbuben und setzten den darauffolgenden Samstagabend für die Jubiläumsfeier fest. Natürlich erzählte er von dem Vorhaben gleich am nächsten Morgen dem Pumuckl, der recht missmutig auf seiner kleinen Bettkante saß und vorwurfsvoll sagte: Du bist mitten in der Nacht heimgekommen und hast im Bad gepfiffen. So? Ja, das kann schon sein. War recht lustig gestern Abend, ja. Das war überhaupt nicht lustig. Ich kann nicht pfeifen und ich kriege keine Mundharmonika. Und dann kommst du heim und pfeifst einfach mitten in der Nacht. Hab ich dich geweckt? Tut es super leid. Und mit einem Pfeif hast du mich geweckt. Ja, aber weißt du, was wir gestern Abend ausgemacht haben? Nein. Am Samstag kommen alle zu mir und wir feiern mein 30-Jähriges. Dein Dreijähriges? Was für ein Dreijähriges? 30-Jähriges. Ja, seit 30 was? Jahren habe ich die Werkstatt da. Ui, und wie lange hast du mich da? Seit, das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Ach so, ah, Und das wird also nicht gefeiert. Doch, du darfst auch mitfeiern, wenn's brav bist, ui, gell? Ui, das wird dann ein schon so lange Daseinsfeste. Aber weißt du, wenn, also zu einem Fest, da bekommt man doch immer was geschenkt. Sure. Ja, also so ist es doch bei euch Menschen, oder? Nicht alleweil. Warum? Dann könntest du mir ja, weißt du könntest mir doch dann vielleicht diese Mundharmonik. Ja, Mundharmonika schenken. Spuckt das Oliver nur in deinem Kopf? Du, es spuckt und spuckt und spuckt. Dann spuckt. Lass noch ein wenig weiter spucken, ja? Du, bitte, bitte, dann mag ich auch nicht mitfeiern. Ja, da bleibst du in der Werkstatt. Jawohl, bleib ich auch. Ja, wir oben singen und einer bringt eine Gitarre mit. Was ist denn das? Ja, auch ein Instrument. Eine Gitarre ist ein Instrument? Ein Instrument, mit dem man Musik macht, aber nicht dadurch, dass man blast, sondern dass man zupft. Zupfen, nicht? Zupfen ist sicher nicht so schön wie Blasen. Zupfen, naja, wenn's Blasen, jemand gut kann. Blasen klingt. Wenn's zupfen. Jemand gut kann, ist alles schön. Und zupfen. Umgekehrt nützt das schönste Instrument nichts, wenn einer recht kreislich damit tut. Na, ich würde ja höchstens kreislich zupfen, ja. Aber kreislich blasen würde ich nie damit. Ja. Nur schön. Ja, das meinst du. Ja. Aber es muss auch schön sein für den, der zuhört. Du, wenn ich an dem Fest ganz, ganz brav bin, bekomme ich dann eine Mundharmonika. Nein, du musst wirklich nicht alles haben. Gut, bitte, dann bin ich auch nicht brav. So. Der Meister Eder hoffte, dass der Pumuckl die Mundharmonika wieder vergessen würde und dass er ihn doch zum Bravsein überreden könnte. Schließlich waren es ja noch ein paar Tage hin bis zu dem Fest. Tatsächlich sagte der kleine Kobold auch nichts mehr. Trotzdem hielt der Meister Eder doch vor dem Fest die übliche Rede vom Bravsein und niemand den Spaß verderben, der Pumuckl gelangweilt zuhörte. Haben wir uns verstanden? Ich verstehe dich immer, aber du verstehst mich nie. Ja, was soll ich denn bei dir verstehen, Pumuckl? Die Menschen dürfen alles tun und die Kobolde dürfen nie etwas tun. Die Menschen, die dürfen sich gegenseitig ärgern, die dürfen Musik machen, die dürfen reden, schreien, singen. Ja, also singen darfst du auch. Sing heute jetzt einmal. Nein, ich mag nicht. Ich will nicht singen, wenn ihr singt. Ja, also, von mir aus sing mit. Nein, ich singe. Das merkt keiner, wenn du da noch mitsingst. Aber ich will eine Zupfelmusik will ja, ich auch. Ja, zupf halt auch ein bisschen dran. Wo dran? Da wird der Bichler meinen, er hat falsch gespielt. Das ist vielleicht ganz komisch. Ich will ja nicht an den Bichler zupfen. Nein, an dem Instrument. Ja, und das darf ich? Ja, von mir aus. Wenn du nur nicht Sachen runterschmeißt und Bier umschützt und nicht die Leute Schlüssel aus der Tasche nimmst und auch sonst nicht dauernd was verlegst und versteckst, dass man ganz narrisch wird. Nein, das mache ich nicht. Du, das tue ich ja nie, wenn ich zupfen und singen darf. Also ist das ausgemacht? Das ist ausgemacht, jawohl. Gut. Zupf und singen. Und blas und pling. Die Männergesellschaft traf pünktlich ein. Sie waren alle sehr vergnügt und aßen und tranken und die Stimmung stieg schnell. Der Pumuckl verhielt sich tatsächlich ganz still. Sehr im Gegensatz zum Meister Eder und seinen Gästen, die immer lauter und lustiger wurden. Und dann kam der Augenblick, auf den der Pumuckl die ganze Zeit gewartet hatte. Der Bichler holte seine Gitarre und stimmte sie. Habt ihr schon einmal zugeschaut, wie eine Gitarre gestimmt wird? Oben am Hals des Instruments sind sogenannte Wirbel, eine Art dicker Schrauben. Dreht man an den Schrauben, dann lockern oder spannen sich die Saiten, je nachdem, nach welcher Richtung man dreht. Der Pumuckl beobachtete das sehr aufmerksam. Und wenn das der Herr Bichler geahnt hätte, wäre ihm später manches klar geworden. Als nun das Instrument zu seiner Zufriedenheit gestimmt war, sagte er. Also, was ist jetzt, Herrschaften? Singen wir eins? Ja, gut. Ja, singen wir eins. Ja, aber was singen wir denn? Warum ist es denn am Rhein so schön? Wir leben doch an der Isar. Ja, freilich. Ja. Dann singen wir eben, in München steht ein Hofbräu. Ja, und ich gebe euch einen Takt an. Jawohl. In München steht ein Hofbräu aus. Eins, zwei, hui! Setz ein bisschen Start, ja? Hä? Wer singt denn da so falsch? Falsch? Ja, na, natürlich. Also bitte, noch einmal. Eins, zwei. In München steht ein Hofbräuhaus. Ein Hofbräuhaus. Herr grausam. Wer singt denn da so vor? Das hab ich auch gehört, ja. Ey, da bist du das. Ich? Ja. Ich bin doch ein hochmusikalischer Mensch. Ich sing nie falsch. Nächstes mein Kobold. Ja, aber das ist der Ramsleder. Okay. Hör doch auf. Also ich bin doch im Gesangsverein. Noch nie in meinem Leben habe ich falsch gesungen. Der Ding da. Das Schmied ist. Okay, weiter, spiel mich doch du nicht an. Okay. Wo ich doch früher im Kirchenchor gesungen habe. Also das sagt so gar nichts, ja. Gell? Damals werden halt so viele Leute mitgesungen haben in der Kirche, dass du nicht auffallen musst. Ja! Moment, Moment, du setzt jetzt einmal aus. Ja, ja. Freilich, wenn's musst, dann setzt sie aus. Ja. Gut. Eins, zwei, in München steht ein Hofbräuhaus. Wenn ihr das nicht kennt, dann singen wir wieder ein anderes Lied. Ja, was für ja. Könnt ihr das, warte mal, freut euch des Lebens? Ja, ja, das ist auch schön. Also, ja, das ist ein Problem. Warte, ich gebe wieder einen Takt. Jawohl, ja. Gib's einen Takt. Drei, vier. Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert, alles vergebens, sie war nicht eingeschmiert. Ja, Herr Biegler, bin nicht so falsch, gell? Übrigens ist das der falsche Text, gell? Das könnt ihr doch nicht singen. Nein, da red ich nur nicht auf, aber da ist ja ganz was anderes, du. Da hat er Seiten nachlassen, ja. Tatsächlich, jetzt muss ich... Jetzt wird mein Pumuch kreativ. Wenn der einmal anfängt, dann die Wirbel von deiner Gitarre umzudrehen, tut dann ist auch... Ja, einen solchen Kobold, den schaffe ich mir auch noch an. Der ist an allem schuld. Das ist ja ungeheuer praktisch. Ja, beim Vollspiel. Ja, also, noch einmal. Drei, vier. Freut euch des Lebens, Großmutter wird sich das Sitze rasiert, alles vergeben, Herrschaftszeiten. Was bist du? Ja, nein, der Wirbel muss kaputt sein an der Gitarre. Ja. Wie kommt denn das? Immer wenn ich auf die E-Seiten komme, dann lass es aus. Ach du, wie gut, dass ich meine Mundharmonika mitnehmen habe. Ja, da kann ich keine Seiten verbirgen. Ja, das ist gut. Das gefällt mir sowieso viel besser. Ja, und der musikalische Verständnis. Also, Herrschaften, alles wieder auf mein Kommando. Freut euch des Lebens. Drei, vier. Freut euch des Lebens. Großmutter wird mit der Sense rasiert. Alles vergebens. Sie war nicht eingeschmiert. Sehr gut, Herr. Ja, müsst ihr nicht. Der Pumuckl war so hingerissen, dass da jemand eine Mundharmonika dabei hatte, dass er völlig vergaß, falsch mitzusingen. Mit zum Glück unsichtbarem offenen Mund starrte er auf den Mundharmonikaspieler. Und sein Koboldsentschluss stand fest. Die musste er haben. Der Bichler bastelte inzwischen an seiner Gitarre herum, konnte keinen Schaden an dem Wirbel feststellen, wunderte sich ein bisschen und begleitete die singende Männerschar. Herr Ramsleder, der Mundharmonikaspieler, konnte sein Instrument wieder in die Tasche stecken. Das war der Augenblick, auf den der Pumuckl gewartet hatte. Die Mundharmonika landete nicht in der Tasche, sondern sie fiel daneben auf den Teppich. Im allgemeinen Trubel hörte das niemand. Und es sah auch niemand, dass sich die Mundharmonika Meter um Meter zur Türe schob, dass sie dann leise ins Treppenhaus hinausrutschte und von dort in großen Sprüngen die Treppe hinunter in die Werkstatt hüpfte. Der Pumuckl drückte sorgfältig die Werkstatttüre zu und dann war es soweit. Ich kann blasen. Ich bin der erste blasende Kobold der Welt. Das kann ich sehr gut. Ja, das ist so. Oh, ich kann gleichzeitig blasen und reden. Ich blase in Zukunft meine Gedichte. Also das wird schön. Also jetzt muss ich mir ein Gedicht einfallen lassen. Ein Blasgedicht vom Pumuckl. Was für eine feine Sache, wenn ich frohe Musik mache, wenn ich spreche, pfeife, schimpfe oder meine Nase rimpfe. Nie mehr leb ich Onika, meine Mundharmonika. Oh, oh, Die Gesellschaft oben im ersten Stock merkte in ihrer Gesangs- und Bierfröhlichkeit lange nichts von der fehlenden Mundharmonika. Und der Lärm war auch groß genug, dass man die Töne, die der ebenfalls fröhliche Pumuckl blies, nicht hören konnte. Der Einzige, der ein wenig unruhig wurde, war der Meister Eder. Er fing an, die Biergläser scharf zu beobachten, ob sich nicht dieses oder jenes auf geheimnisvolle Weise leerte. Schließlich trank doch der Pumuckl leidenschaftlich gern Bier. Aber die Gläser wurden nur von ihren Trinkern geleert. Ja, ist er, gell? Hey, Eder, was schaust du denn so gestochen? Ist was? Nein, nein, nix ist. Aber das ist ja gerade. Das verstehe ich nicht. Hier geht der Pumuckl ab. Habt ihr es gehört? Da geht sein Pumuckl ab. Na, sowas. Ja, so helft ihm doch suchen. Pumuckli, wo bist denn? Ich hab es wohl nicht. Ein Mensch schlaft ja schon. Ich bin ja froh, dass er so brav ist. Was, was, was? Dein Kobold schlaft? Ja. Das darf nicht sein. Auf der Stelle muss er geweckt werden. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Gut, gut, wenn man ihn nicht wecken darf, dann darf man ihm aber ein Schlaflied singen. Ja, ja, das guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägellack. Was ist denn? Ja, was ist jetzt? Begatten sind da überhaupt keiner Bichler. Her mit der Gitarre. Nein, nein, nein. Mir tun die Finger schon weh. Ein Schwächling ist das. Ja. Darmsleder, raus mit der Mundharmonika. Oder tut dir das München auf? Ja, nein, nicht, aber wo hab ich denn meine Mundharmonika hingelegt? In deine Tasche hast du vorhin eingesteckt. Na, das hab ich auch gedacht, aber... Aber du ist ja nicht. Geh, helft's mir suchen. Hm. Nicht, dass es runtergefallen ist und einer drauftritt. Ja, ja, jetzt weiß ich's. Was? Was weißt? Warum sich der Pumuckl nicht rührt? Hm? Der hat die Mundharmonika. Ah, okay. Hab ich's nicht gesagt. So ein Kobold ist ungeheuer praktisch. Jawohl. Alles kommt auf den Schirm. Ja. Pumuckl, her mit der Mundharmonika. Der Mundharmonika, her, lass doch die dummen Sprüche. Helft mir lieber suchen. Der ist wahrscheinlich damit in die Werkstatten unter. Was denn, wer ist mit was in die Werkstatten unter? Pumuckl mit der Mundharmonika. Alter. Oh, jetzt wär's lustig. Jetzt fängt der das Zaubern an. Auf in die Werkstatten. Ja, da muss ich allein runter. Wenn wir alle runtergehen, dann versteckt er sich so, dass hoffnungslos ist. Ich komm gleich wieder, entschuldigt. Ja. Wir wollen aber mit. Jawohl. Wir wollen dein Pumuckl sehen. Jawohl, wir wollen den Kobold sehen. Ja, ja, Mundharmonika. Lasset ihn allein gehen. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel getrunken und ihm ist schlecht. Hm? Das ist bloß eine Ausrede von ihm. Meinst? Also geh zu, Eder. Jawohl. Aber wehe, wennst ohne Mundharmonika wiederkommst. Ja, die brauche ich gleich, gell? Ja, mit seinem Pumuckl. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam, saß der Pumuckl Mundharmonika blasend auf der Hobelbank. Er war so vertieft, dass er die Anwesenheit des Meisters erst bemerkte, als dieser zu sprechen anfing. Hab ich mir so gedacht. Gleich gibst du die Mundharmonika wieder her. Nein! Doch. Die gebe ich nicht mehr her. Nie mehr. Die behalte ich. Ich bin der erste Blase-Kobold der Welt. Geh, hupf doch nicht so umeinander. Mir ist eh schon ein bisschen schwindelig. Du erwischst mich nie. Nie. Nie. Geh, Pumuckl, sei vernünftig. Du weißt, wegnehmen darf man nichts. Das ist gestohlen. Dann darfst du mir auch nichts wegnehmen. Ätsch! Du, so damisch bin ich vernicht, dass ich dich nicht nur leicht erwisch, gell? Komm, jetzt geh her. Gar nicht leicht, gar nicht leicht. Doch, ganz leicht, weil du nämlich mit der Mundharmonika in der Hand nicht so rumklettern kannst wie sonst. Also komm, gib's freiwillig hier. Nein! Gut, gut, dann werden wir's gleich haben. Siehst du, das hab ich dich schon. Und die Mundharmonika dazu. Das ist meine Mundharmonika. Bitte, bitte nimm sie mir nicht weg. Pumuckl, ich muss. Nein, du die Droben warten nämlich, dass es wieder nachbringt. Und ich wollte dir was vorspielen. Ja. Ich habe ein so schönes Blasegedicht gemacht. So schön. Ja. Und ich habe mich so gefreut. Du, ja, ich weine nicht, das nützt nichts. Die Mundharmonika kehrt an Ramsleder. Komm, sei gescheit, Pumuckl. Nein, ich kann nicht weißt gescheit was? Sein. Weißt was? Darfst jetzt noch ein paar Mal reinblasen zum Abschied. Ja, aber dazu musst du sie mir aber in die Hand geben. Nein. Du kannst da blasen, wenn ich's in der Hand behalte. Komm, jetzt blas. Geht nicht. Na, freilich geht's. Schau so. Hui! Du kannst es ja wunderschön. Ja, schön ist anders. Aber als Bub habe ich es ganz gut können. Blas, blas nochmal. Warte mal. Hinaus in die Ferne. Das habe ich seinerzeit gut können, ja. Während der Meister Eder dem Pumuckl vorspielte, fiel es den Gästen im ersten Stock allmählich auf, dass er recht lange ausblieb. Sie fingen an, etwas besorgt zu werden. Der Eder ist aber jetzt schon lang weg. Ja, ja. Was der wohl treibt? Der treibt nichts, den wird selber treiben. Ja, meinst du, dass ihm wirklich schlecht ist? Der vertraut ja nicht viel. Ja, aber ich vertrag noch was. Schau doch endlich einmal, Staat. Ich glaube, wir sollten doch nach ihm schauen. Schau mal, Leute, schau mal, vielleicht singen wir was. Ja, ja. Los, Bewegung, Schmidt. Die Bewegung hat nie was geschaut. Also, Jetzt seid doch endlich einmal Staat. Ich höre was. Ja, wir wollen ja nichts hören, sondern was sehen. Das sei doch endlich einmal Start. Ja, ich hör mal ja nichts. Ruhe. Es kommt aus der Werkstatt. Ja, ja, Mitternacht klingt's dumpf aus der Werkstatt tiefen. Es sind die Geister, die mich riefen. Oh, hör auf, hör auf. Krieg ja ganz halt. Los, jetzt komm, jetzt geht's weiter. Gehen wir runter. Ja. Aber leise, ja, leise. Aber schlecht. Ihr seid es. Ja, ich werde doch gleich raufkommen. Nein, Eder, wir sind heruntergekommen. Jawohl. Sozusagen eine heruntergekommene Gesellschaft sind wir. Ja, du schon. Wir denken, dir ist schlecht, Eder. Er ist nicht schlecht, er spielt schlecht. Und zwar mit meiner Mundharmonika. Nein, es war, wie ich gesagt habe, der Pumuckl hat's verzogen. Ja. Was, der Pumuckl? Ja, wo ist er denn, der liebe Pumuckl? Ja, nicht spotten, der da so schwer wurde, dass er die Mundharmonika wieder hergeben muss. Ja, ja, dann lass halt den Pumuckl ein bisschen drauf spielen. Wir sind ja gar nicht so. Ja, aber der spielt doch nicht, solange ihr da seid. Also. Wir wollen aber, dass er spielt, solange wir da sind. Nein, wir gehen jetzt wieder rauf. Ja, sag ich dir was, Eder. Wenn der Pumuckl jetzt spielt, dann schenk ich ihm meine Mundharmonika. Jetzt hat er blasen. Hast du das gehört? Ja, geht so, das warst ja du selber, Eder. Na, wenn ich's euch sag. Jetzt weiß ich nicht, bin ich so blau oder... Ja, du. Nein, die Mundharmonika hat gespielt. Ja, du musst es dem Pumuckl schenken, Ramsleder. Versprochen ist versprochen. Ja, versehentlich, versprochen ist versprochen. Und niemand soll sagen, dass der Gansl, ich meine, der Ramsleder, sein Wort nicht hält. Pumuckl, ich schenk dir meine Mundharmonika. Bravo. Wollt leben hoch! Hoch, hoch! Und der Schmidt und der Eder sollen auch leben. Jawohl. Nur weitere 30 Jahre. Hoch, hoch, hoch! Die höchste Freude aber hatte in diesem Augenblick der Pumuckl. Natürlich hielten das alle nur für einen Spaß, was der Meister Eder vom Pumuckl behauptet hatte. Und das war auch gut so. Die Gesellschaft zog wieder nach oben und der Pumuckl mit. Der Meister Eder legte die Mundharmonika auf die Kommode und der kleine Kobold setzte sich daneben und bewachte sie. Dabei schlief er so fest ein, dass er nicht hörte, wie die Gäste sich allmählich verabschiedeten. Alle fanden, dass es eine sehr gelungene Jubiläumsfeier gewesen war. Auch der Meister Eder. Und das, obwohl ihn schon am frühen Morgen ungewohnte Töne weckten. Mache, wenn ich spreche, pfeife, schimpfe oder meine Nase rimpfe. Und nie mehr leb ich ohne